5. Oh, wie schade. Heute ist das Museum geschlossen. Wann können wir es denn sehen? Das Museum ist von Dienstag bis Donnerstag geöffnet, am Vormittag von 9 bis 12 Uhr. Aber wir können nur am Nachmittag kommen. Das Museum ist am Mittwoch und am Freitag von 15 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Danke. Wir kommen am Freitag wieder. Oh, wie schade. Heute ist das Museum geschlossen. Wann können wir es denn sehen? Das Museum ist von Dienstag bis Donnerstag geöffnet, am Vormittag von 9 bis 12 Uhr. Aber wir können nur am Nachmittag kommen. Das Museum ist am Mittwoch und am Freitag von 15 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Danke. Wir kommen am Freitag wieder.